Peter Mark Sinclair Almond, aufgewachsen im gepflegten Badeort Southport und dann vor den spießigen Nachbarn trotz ihrer wunderschönen Rosenhecken abgehauen nach London, wo sich Anfang der 80er alles traf, was in Britannien selber denken wollte und gegen Maggie Thatcher agitierte und gegen den Schönklang und das Gutmenschentum im Pop ansang und antanzte, ja, tanzte vor allem, Synthesizer fiebten und Drumcomputer klapperten und Mark Almond nahm mit seinem Kumpel ein paar unvergängliche Hits auf, aber ganz besonders einen, der die Musik, nach der man tanzte, damals veränderte. Tainted Love war ein klipp und klares Statement. Hormone ausschwitzen, bis der Arzt kommt. Soft Cell. 28 Jahre ist das her. Danach machte Mark Almond eine exaltierte Band auf, Mark and the Mambas. Aber das war auf Dauer zu anstrengend, also nahm er sein Herz in beide Hände und klemmte das Mikro noch dazu und fing an, knietief durchs Herzblut zu warten. Solo trieb Mark Almond das hysterische Spiel mit den schwül-schwul-schlüpfrigen Klischees dann auf die Spitze. Und die meiste Zeit konnten und mochten ihm die Fans auch folgen. Als Diva im Matrosenanzug, mit neonbeleuchtetem durchbohrten Herz und Mülltonnen in fahlem Laternenschein, als tränenreiche Halbwelt-Madonna oder Strichjunge im Schlepptau von Truman Capote. Mark Almond brachte das seltene Kunststück fertig, bei all dem pathetischen Kitsch auch noch ziemlich interessante und experimentelle, vorausschauende oder auch völlig ungehörige Popmusik zusammenzubrauen. Und er brachte in der Tat ganz schier unvorstellbare Sahneschnittchen mit extra nachgesüßtem Zuckerguss zustande. Die ganzen 80er und große Teile der 90er hindurch war Mark Almond überall präsent. Alkohol, Drogen und Abenteuerurlaube in den unbeleuchteten Nächten von Barcelona und Moskau hatte der Künstler alles mit seinem großen Herzen überlebt. Und dann 2004 dieser Motorradcrash. Einige Tage im Koma, aus dem er, wie es heißt, so haarscharf ohne Luftröhrenschnitt, dafür mit völlig grauen Haaren erwacht. Schlimmer ist, er muss wieder sprechen lernen, mühsam. Musik hören kann er sowieso nicht, 6 Monate lang, weil die Trommelfälle geplatzt sind. Nach etlichen noch folgenden Operationen nimmt er schließlich Gesangsunterricht. Panikattacken bleiben und Depressionen. Dann spürt er, wie er wieder singen kann. Aber Songs schreiben? Wie denn? Also nimmt er ein übrigens wunderbar gewordenes Album mit fein ausgesuchten Coverversionen auf, um überhaupt erstmal die Rückkehr ins Studio zu schaffen. Und danach auf die Bühne geht er auch wieder ganz langsam und als Gast von diversen Freunden. Inzwischen aber, so hört man, sei er besser bei Stimme als früher. In seinen besten Momenten ist Mark Almonds Musik wie elektrisches Marzipan. Aber seine hinreißendste Stärke ist nun mal das ganz große Gefühl. Wenn er seine Liebe ausrollen kann wie eine dunkel glitzernde Leinwand, The Violence of Love, und dann gurt er, knurrt, it's beautiful, it's tragic. Danach kniet er lieblich lächelnd in den Wellen der Zuneigung, die der Applaus auf die Bühne klatscht.